Elftes Kapitel von Falsches Geld von Arthur Zapp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Spielerkommerz. Feldau war sehr unzufrieden. Die Tage vergingen, ohne dass er auch nur einen Schritt vorwärts kam. Auch die Besprechung mit Kommissar Weigand, den er um Rat und Verhaltungsbefehle fragte, zeitigte kein Resultat. Geduld. Abwarten war das Einzige, was der erfahrene Kriminalist empfahl. Nur nicht überstürzen, keine Unvorsichtigkeit, kein unüberlegtes, forsches Draufgehen. Feldau strich wiederholt in verschiedenen Verkleidungen, beobachtend, forschend auf der Straße herum, wenn die Bäcker des Abends nach 8 Uhr die Pratzsche Wohnung verließen, um sich in ihre Werkstätten zu begeben. Aber keiner der aus der Wohnung des Spielbulls kommenden Spieler entsprach auch nur annähernd der Beschreibung und dem Bild des Lomnitz, das er im Verbrecheralbum gesehen hatte. Da kam dem schon ganz mutlosen Polizeiagenten einer jener Zufälle zu Hilfe, die öfter als Laiendenken bei den Erfolgen der Kriminalpolizei eine Rolle spielen. Unter den jungen Bäckergesellen fiel ihm ein im ungefähren Alter mit ihm stehender Mensch auf. Das Gesicht des Burschen kam ihm bekannt vor, wenn er sich auch während des kurzen Momentes, da er an ihm vorüberging, nicht erinnern konnte, wann und wo er ihn schon früher gesehen hatte. Er folgte dem jungen Menschen langsam und trat nach einer Minute eine Zigarette zwischen den Lippen an ihn heran. »Bitte, wollen Sie mir etwas Feuer geben?« Der Bäcker hielt den ihn voll und forschend anschauenden seine brennende Zigarre hin. Da kam Feldau die Erinnerung. Das war ja sein Schulfreund Brenner, der mit ihm zusammen in ihrer kleinen Vaterstadt Polno in Pommern die Schulbank gedrückt hatte. Es mochten 6 Jahre her sein, dass sie sich nicht gesehen hatten. Da er an diesem Abend ein Dienstmannskostüm trug, zu dem er sich eine kupferrote Nase und ebensolche Backen angeschminkt und eine Bartfräse angelegt hatte, so war es ausgeschlossen, dass Brenner ihn erkannte. Er dankte und ging dann wieder, anscheinend eilig, von dannen. Aber er machte bald wieder kehrt und eilte dem ahnungslos Weiterschreitenden nach, um auszukundschaften, in welcher Bäckerei er arbeitete. Feldau war nicht wenig erfreut. Vielleicht gelang es durch Brenners Vermittlung zum dritten Male, diesmal mit mehr Aussicht auf Erfolg in die Pratzsche Wohnung zu gelangen. Gegen Mittag des anderen Tages legte er seine gewöhnliche Kleidung an. Dazu schmückte er sich mit einem Backenbart, der am Kinn ausgeschnitten war. So suchte er die Bäckerei auf, in der Brenner beschäftigt war. Auf seine Bitte wurde der Geselle, der eben seinen Morgenschlaf beendet hatte, gerufen. Die Begrüßung zwischen den beiden Jugendfreunden war eine sehr herzliche. Feldau gab an, dass er von einem gemeinsamen Freunde, den Polno, erfahren habe, dass Brenner in Berlin sei. Und so komme er, um mit dem alten Freunde ein paar Stunden zu verbringen und die gemeinsamen Erinnerungen aus der Schul- und Lehrzeit aufzufrischen. Brenner zeigte sich zwar sehr erfreut über diesen unerwarteten Besuch des ehemaligen Spiel- und Schulkameraden, aber dem heimlich scharf beobachtenden Polizeiagenten entging nicht, dass bei seinen letzten Worten sich des Landmannes Stirn nachdenklich zusammenzog. Aber er sagte doch zu und eilte davon, um Überzieher und Hut aus seiner Schlafkammer herauszuholen. Als sie draußen auf der Straße gemeinsam nebeneinander daherschritten, berichtete Feldau über seine Lebensschicksale, mit einer Abänderung, die er sich schon vorher ersonnen hatte und die zum Zweck der Erreichung seines amtlichen Auftrages dringend geboten war. Er habe eine Zeit lang in seinem Handwerk gearbeitet. Schließlich aber habe er die Profession, die ihm niemals zugesagt, aufgegeben und habe sich einen weniger anstrengenden und dabei einträglicheren Beruf gewählt. Er sei ein paar Jahre als Kellner tätig gewesen und zuletzt Oberkellner in einem besseren Restaurant gewesen. Hier habe er einige Ersparnisse zurückgelegt, und da er auch noch das Glück gehabt habe, ein paar tausend Mark in der Lotterie zu gewinnen, so habe er nun die Absicht, ein Restaurant zu kaufen oder neu einzurichten. Der Freund möge ihn begleiten. Sie wollten gemeinsam eine Anzahl Restaurationen besuchen, die zum Verkauf ständen, um zu sehen, wo das Geschäft am flottesten ginge. Brenner kraute sich überlegend hinter dem Ohr. Gewiss, eine solche Bierreise sei nicht übel, und er würde den Vorschlag des Freundes für ein andermal gern annehmen, aber heute habe er schon etwas anderes vor. Er mache den Vorschlag, dass Feldau heute ihn begleite. Er, Brenner, verspreche ihm ein paar genussvolle und, der Sprechende lächelte vielversprechend, vielleicht ganz einträgliche Stunden. Der Pseudo-Oberkellner tat sehr überrascht, was das wohl sein mochte. Brenner erzählte, dass er vor 8 Tagen bei einem Bäcker namens Bratz eingeführt worden sei, wo alltäglich ein Spielerkommerz stattfände. Gestern wäre er stark im Verlust gewesen, und so wolle er heute mit Hilfe seiner ganzen noch übrig gebliebenen Barschaft Revanche nehmen. Feldau schien zu überlegen. Er sei kein Spieler. Am wenigsten liebe er das Hasardspiel. Aber freilich, um doch mit dem so lange nicht gesehenen Freunde den Nachmittag über zusammen zu sein, wolle er sein Vorurteil überwinden und Brenner begleiten. Nachdem die beiden Freunde in der nächsten, auf ihren Wege liegenden Restauration auf die alte Freundschaft angestoßen und ein paar Glas Bier vertilgt hatten, brachen sie gemeinschaftlich nach der Belforter Straße auf. Feldaus Freude war nicht gering, dass sich alles so ganz programmmäßig glatt abwickelte. In geheimer Spannung betrat er um 4 Uhr in Begleitung des Freundes die Bratzsche Wohnung. Der Spielbus öffnete selbst. Als er des fremden Gastes ansichtig wurde, stutzte er und zog sein Gesicht in strenge Falten. Aber als der junge Bäcker erklärte, dass dies ein alter, lieber Freund von ihm sei, der zurzeit als Rentier lebe und eine Restauration zu kaufen im Begriff stehe, erhellten sich Bratz Mienen sofort. Ein Fremder, der in so einwandfreier Weise von einem alten Tippeland, das ist ein Spieler, eingeführt wurde und der überdies die Tasche voll Geld hatte, war natürlich sehr willkommen. Alle drei betraten das Spielzimmer. Es war ein großes, zweifenstriges Zimmer mit einfacher, wenn auch nicht ärmlicher Ausstattung. In der Mitte stand der große Spieltisch, auf dem der Talon bereits ausgebreitet war. Von der Decke hing eine dreiarmige Gaskrone. Es waren schon ungefähr ein 30 Besucher vorhanden, denen Feldau in seiner empfehlenden Eigenschaft als angehender Restaurateur vorgestellt wurde. Alle begrüßten den neuen Gast aufs Freundlichste, und als die Schar der Spieler auf etwa 12 angewachsen war, kündigte Bratz den Beginn des Spieles an. Er rief zunächst das Dienstmädchen herein, gab ihr Geld und hieß sie, ein Spiel Karten zu holen. Feldau, der die Praxis des Bankkarrers kannte, wusste, dass dies nur ein Scheinmanöver war, um den Spielern Vertrauen einzuflößen. In Wirklichkeit wurden die Karten längst bereitgehalten, nachdem sie vorher sorgsam vermittels der Maquillage präpariert worden waren. Eine dünne, heiß gemachte Nähnadel wird in weißes Wachs getaucht, und während das flüssig gewordene Wachs die Spitze der Nähnadel bedeckt, wird in die Rückseite der einzelnen Kartenblätter in verschiedener Art gestochen. Das flüssige Wachs quillt in die verschiedenen Löchelchen, erstarrt darin und verschließt dieselben. Da das Wachs glänzend ist, so sind die kleinen Pünktchen auf der Oberfläche der Karte kaum bemerkbar und entgehen dem Nicht-Eingeweihten vollständig. Höchstens könnte sie einer wahrnehmen, wenn er die Karte schräg gegen das Licht hielte und sie genau betrachtete. Der mit den Karten manipulierende Bankhalter nimmt mit seinen tastenden Fingerspitzen die Merkmale natürlich wahr und erkennt die Karten, ob ein Ass, ein König, eine Dame und so weiter, ohne sie anzusehen, an der Anordnung der verschiedenen kleinen, mit Wachs ausgefüllten Löcher. Da beim Tempeln die Farbe der Karten bekanntlich keine Rolle spielt, so ist der Zocker genau informiert und es ist ganz in seinem Belieben gegeben, die Tippelanten gewinnen oder verlieren zu lassen. Bemerkt er, dass die oberste Karte, nachdem er sie aufgeschlagen, für ihn einen Verlust bedeuten würde, so lässt er sie liegen und zieht gewandt und geübt schnell eine andere Karte aus dem Spiel. Das Dienstmädchen kam mit den verlangten Karten, die ordnungsmäßig in einem verschlossenen Kuvert steckten, das vorher natürlich behutsam geöffnet und sorgsam wieder zusammengeklebt war. Sie reichte das Spiel dem Zocker, den Bratz selbst darstellte. Er öffnete das Kuvert und das Spiel nahm seinen Anfang. Feldau beteiligte sich natürlich am Spiel, indem er ab und zu eine Mark oder ein 50-Pfennig-Stück setzte. Aber er war nur äußerlich beim Spiel. Sein ganzes inneres Interesse wandte sich heimlich der Tür zu, die in Spangenbergs Zimmer führte. Der ehemalige Zuchthäusler befand sich nicht unter den Spielern, deren Zahl sich nach und nach noch vermehrte. Feldau interessierte das Spiel gar wenig. Er kannte ja seine Wirkung. Die glühenden Augen, die fieberhafte Röte, die nervösen, heftigen Bewegungen, die halblaut ausgestoßenen Flüche der Spieler, die selbstverständlich meist im Verlust waren. Gegen ihn aber wandte der Zocker das alte Mittel an. Er ließ ihn zuerst gewinnen, um ihn nachher umso sicherer zu rupfen. So verging eine halbe Stunde. Feldau hatte bereits ein paar Mark verloren. Er zog sich mehr in den Hintergrund des Zimmers zurück und setzte sich anscheinend ermüdet auf einen Stuhl und markierte den abergläubischen Spieler, der, wenn er anhaltend im Verlust ist, irgendeine äußerliche Änderung vornimmt, um das Unglück zu verscheuchen und nachher mit umso größerem Eifer das Glück zu suchen. Sein Blick zog über die Spieler hin, während er die Frage bei sich erwog, ob der Unbekannte, dessen Stimme er kürzlich in Spangenbergs Zimmer vernommen, sich wohl unter ihnen befände. Um sich nicht den Unwillen des Spielbos zuzuziehen, kehrte er nach einer kurzen Pause zum Spieltisch zurück und verlor wieder ein paar Mark. Seine Aufmerksamkeit aber galt insgeheim der Tür zu Spangenbergs Zimmer. Aber so sehr er auch sein Gehör anstrengte, in dem Wüstenlärm, der durch die Ausrufe und Flüche der Spieler hervorgerufen wurde, drang kein Laut, kein Geräusch aus dem beobachteten Zimmer zu ihm heraus. Da, plötzlich, den Beobachtenden durchfuhr es wie ein körperlicher Schlag, öffnete sich Spangenbergs Tür und er selbst erschien im Spielzimmer. Der Eintretende ließ zuerst seinen Blick prüfend über die Spielenden hinwegschweifen. Als er des neuen Gastes, der ihm noch nicht bekannt war, ansichtig wurde, verfinsterte sich seine Miene und seine Stirn furchte sich unmutig. Feldau tat natürlich ganz unbefangen. Er stand vornübergebeugt, sah mit blitzenden Augen, mit angespannten Mienen, in denen sich offenbar eine lebhafte Spielleidenschaft verriet, auf die Karte hin, die der Zocker langsam umschlug. Dennoch warf er ab und zu unter den gesenkten Augenlidern hervor einen blitzschnellen, spähenden Blick auf Spangenberg. Der ehemalige Zuchthäusler war, wie immer, gut gekleidet. Besonders fiel dem Beobachtenden die Krawattennadel mit dem Rubinherz auf, von der ihm Käthe Wagner erzählt hatte. Er sah, wie Spangenberg jetzt an den Bankhalter herantrat, ihm etwas ins Ohr flüsterte, worauf dieser mit einem Blick auf ihn, den neuen Gast, anscheinend ein paar beruhigende Worte zurückflüsterte, die sichtlich ihre Wirkung auf Spangenberg nicht verfehlten, denn er mischte sich jetzt unter die Spielenden, wechselte mit dem einen und dem anderen ein paar Worte, pointierte aber selbst nicht. Feldau nahm wahr, dass Spangenbergs Blick immer wieder zu ihm zurückkehrte und dass über seine markierten Züge ab und zu noch ein Schatten des Argwohns und der Unzufriedenheit huschte. Schließlich aber schien er sich doch beruhigt zu haben. Seine Miene glättete sich und er trat nun an einen der Spieler heran, der Feldau bisher noch nicht aufgefallen war und der wahrscheinlich einer der zuletzt Angekommenen war. Es war ein Mensch in mittleren Jahren mit einem bleichen, hässlichen, unsympathischen Gesicht und unstet flackernden Augen. Spangenberg flüsterte dem neben ihm Stehenden ein paar Worte ins Ohr und verschwand dann in seinem Zimmer. Feldau hörte wieder auf zu pointieren und beobachtete den Unbekannten. Aber je länger er ihn betrachtete, desto mehr wollte ihm scheinen, dass er dieses Gesicht mit den unregelmäßigen, hässlichen Zügen, der starken, dicken Nase und dem breiten Mund schon irgendwo gesehen habe. Er war mit dem Nachforschen in seinen Erinnerungen noch zu keinem Resultat gekommen, als er beobachtete, dass Spangenbergs Freund sich vom Spieltisch zurückzog, in den Hintergrund des Zimmers trat, sich die an der Wand hängenden Bilder ansah und sich dabei langsam, scheinbar unabsichtlich, Spangenbergs Zimmer näherte. Mit einem Mal stand er an der Verbindungstür, warf einen prüfenden Rückblick auf das Zimmer, offenbar um sich zu gewissern, dass niemand nach ihm hinsah, und war im nächsten Moment in Spangenbergs Zimmer verschwunden. Der Pseudo-Oberkellner triumphierte im Stillen. Also das war Spangenbergs geheimnisvoller Besucher. Der alte Lomnitz war es freilich nicht. Immerhin war mit Sicherheit anzunehmen, dass der Unbekannte an dem Falschmünzer-Komplott in hervorragender Weise beteiligt war. Ja, vielleicht war er der Vermittler zwischen Spangenberg, dem Generalvertreter, und dem Hersteller der Falsifikate. Feldau sah sich jetzt nach seinem Jugendfreunde um. Brenner war wieder stark im Verlust, anstatt den bereits gehabten Schaden wieder ausgleichen zu können. Und als ihm der Pseudo-Oberkellner die Hand auf die Schulter legte und ihn aufforderte, sich ein wenig zu verpusten und zu erfrischen, stand er seufzend und sich mit der zitternden Hand über das Gesicht streichend auf. Sie traten an den Tisch, der an einer der Seitenwände stand und auf dem ein einfaches, kaltes Buffet Hungrige und Durstige lockte. Sie aßen ein belegtes Butterbrot und leerten dazu ein paar Flaschen Bier. Feldau fragte den Freund über Namen und Verhältnisse einiger der Spieler aus. Immer lautete die Antwort Bäcker, konditioniert da und da, oder ist stellenlos. Nach einer Weile kamen Spangenberg und sein Freund und mutmaßlicher Komplize zurück. Feldau deutete mit diskreter Gebärde nach dem Unbekannten und zischelte dem neben ihn Stehenden zu. »Wer ist das?« Brenner zuckte die Achseln. Er wusste nur anzugeben, dass er kein Bäcker wäre, dass er mit dem Schwager des Bratz offenbar gut befreundet war und dass Spangenberg den anderen ein paar Mal mit dem Scherznamen »Assessor« hatte anreden hören. »Assessor«, das Wort wirkte wie ein Blitz der Erkenntnis in Feldaus Gedächtnis. War das nicht der Spitzname eines der Vigilanten des Kommissars Weigand, den dieser in der Verbrecherwelt führte? Ja, und jetzt erinnerte er sich an den bürgerlichen Namen des ehemaligen Zuchthäuslers. Kerner. Er hatte den Assessor einmal vom Fenster von Weigands Büro aus gesehen, als der Vigilant gerade das Polizeigebäude zu verlassen im Begriff stand. Den sehen Sie sich einmal genau an und prägen Sie sich sein Bild ein, hatte der Kommissar gesagt. Den werden wir sicherlich eines Tages bei irgendeiner Spitzbüberei ertappen. Ich habe ihn eben zum Teufel gejagt. Darauf hatte ihm Weigand ein kleines Erlebnis mitgeteilt, das recht charakteristisch für die Beurteilung des Vigilantentums war. Er habe Licht und Kerner, die mit der Verbrecherwelt, die natürlich nicht von dieser doppelten Tätigkeit der beiden ehemaligen Zuchthäusler unterrichtet war, in Verbindung standen, eine Zeit lang beschäftigt. Kerner habe seinem Kameraden Licht seinen Anteil an dem ihnen vom Kommissar zugemessenen Honoraren offenbar nicht gegönnt und ihn deshalb eines Tages alle werden lassen. Der Vigilant sei nämlich zu ihm gekommen und habe ihm mitgeteilt, dass in der Nacht in ein großes Pelzwarengeschäft eingebrochen werden sollte. Er, der Kommissar, habe sich mit einigen Schutzleuten in dem Geschäft versteckt und die Einbrecher, die sich tatsächlich in der Nacht ahnungslos eingestellt hatten, auf frischer Tat festgenommen. Seine Überraschung sei nicht gering gewesen, als er seinen Vigilanten Licht als einen der Einbrecher festgestellt habe. Durch Lichts Aussagen und mit Hilfe von Kombinationen habe er herausgebracht, dass Kerner selbst den Plan zu dem Einbruch angeregt und Licht listig an die Sache herangeschoben habe, während er sich im letzten Augenblick unter einem Vorwande von der nächtlichen Expedition zurückgezogen hatte. Diese Voraussage des erfahrenen Kriminalisten schien bereits in Erfüllung gegangen zu sein, denn dass Kerner Spangenbergs Komplize in dem Münzverbrechen war, ließ sich kaum bezweifeln. Feldau kehrte mit seinem Jugendfreunde zum Spieltisch zurück, an den auch der Assessor herangetreten war. Er beobachtete, während er selbst pointierte, wie Kerner sogleich leidenschaftlich ins Zeug ging. Ja, er war offenbar ein passionierter Spieler. Denn je mehr er verlor, desto höher wurden seine Einsätze. Es dauerte gar nicht lange, so schien er seine ganze Barschaft verloren zu haben. Fluchend fasste er in seine Tasche, um die Hand wieder leer zurückzubringen. Ein paar Sekunden stand er ratlos und unschlüssig. Seine Blicke glitten über den Spieltisch hin und blieben begehrlich wie gebannt an dem Geldhaufen hängen, der vor dem Bankhalter lag. Seine Augen öffneten sich weit und sprühten vor Hass und Gier. Plötzlich zuckte ein Ausdruck von Hohn und Grimm über sein Gesicht, und mit einem entschlossenen Ruck griff er an seine Rocktasche, aus der er gleich darauf ein Päckchen Banknoten hervorzog. Dem Polizeiagenten gab es einen Ruck, und unwillkürlich straffte sich sein Körper. Die Versuchung, vorzustürzen und dem Assessor die Geldscheine aus der Hand zu reißen, wandelte ihn an, und er musste seine ganze Selbstbeherrschung aufbieten, um nicht diesem Impulse nachzugeben. Kerner löste eine der Banknoten von den anderen und legte sie auf den Tisch. Richtig, es war, wie Feldau geahnt hatte, ein 5-Mark-Schein. Der Zocker schlug um und der Geldschein wanderte zu dem vor dem Bankhalter aufgestapelten Silber- und Nickelhaufen. Die Tatsache, dass Bratz den 5-Mark-Schein ohne irgendein Zeichen des Protestes oder des Unwillens eingestrichen hatte und dass Kerner kein Bedenken getragen hatte, ihn in Zahlung zu geben, registrierte der Polizeiagent bei sich als einen Beweis dafür, dass Spangenbergs Schwager nichts von dessen Tätigkeit als Verbreiter der Falsifikate wusste. Aber war die Annahme, dass jener 5-Mark-Schein ein falscher war, nicht eine voreilige? In Feldau schoss natürlich der Wunsch hoch, den verdächtigen 5-Mark-Schein an sich zu bringen. Aber er war noch zu keinem Entschluss gelangt, als er sah, wie Spangenberg an Kerner herantrat, da eben im Begriff stand, sein Spiel fortzusetzen. Spangenberg legte seine Hand schwer auf des Assessors Schulter, zog ihn mit sanfter Gewalt zurück und flüsterte mit drohender, zürnender Miene auf ihn ein. Kerner schien keinen Widerspruch zu wagen, sondern er steckte die übrigen Banknoten ein und zog sich mit Spangenberg an das Buffet zurück. Den Polizeiagenten aber bestärkte die soeben insgeheim beobachtete Szene, die sich blitzschnell abspielte und die die anderen vom Spiel erregten und ganz in Anspruch genommenen Spieler nicht beobachtet hatten, in seinem Verdacht. Der Wunsch, den vor Bratz liegenden 5-Mark-Schein an sich zu bringen, war so glühend in ihm und beherrschte ihn so ganz, dass davor jeder andere Gedanke zurücktrat und dass er darüber jede mit Rücksicht auf Spangenberg gebotene Vorsicht vergaß. Entschlossen trat er an den Bankhalter heran und bat ihn, ihm die Banknote gegen Courant zu überlassen. Bratz, gänzlich ahnungslos, zögerte nicht einen Augenblick, den höflichen Wunsch des neuen Gastes, den man sich warm halten musste, zu erfüllen. Feldau steckte den 5-Mark-Schein mit stiller Befriedigung ein. Als er nun aber seine Blicke zu Spangenberg und dessen Genossen hinüberschweifen ließ, sah er dessen Augen mit einem Ausdruck starken Misstrauens auf sich gerichtet. Ja, es schien ihm, als ob Schreck und Hass aus Spangenbergs funkelnden Mienen sprachen. Feldau sah ein, dass er doch vielleicht unbesonnen und voreilig gehandelt hatte. Denn des Verbrechers Argwohn schien diesmal in hohem Grade geweckt. Er nagte hastig mit den Zähnen an der Unterlippe, richtete ein paar heftig Geflüsterworte an den Assessor und war eben im Begriff, an Bratz heranzutreten, als der Regulator an der Wand die 8. Stunde verkündete. Das war für die meisten Anwesenden ein Zeichen, das Spiel einzustellen und aufzubrechen. Feldau beobachtete, wie Spangenberg auf seinen Schwager einredete und wie Bratz darauf ihn, Feldau, mit den Augen suchte, die Karten niederlegte und Brenner zu sich heranwinkte. Der junge Bäcker hörte mit ärgerlicher Miene den Worten des Boos zu, schien heftig zu widersprechen und kam dann zu dem neugierig und ahnungsvoll ihn erwartenden Polizeiagenten zurück. Während sie die Spielhölle verließen, teilte Brenner Feldau mit, dass Bratz ihm verboten habe, seinen Freund je wieder mitzubringen, da es bei ihm Grundsatz sei, nur Kollegen und seine und seines Schwagers persönliche Freunde zuzulassen. Feldau lachte. »Na, darum brauchst du dich nicht aufzuregen, lieber Karl«, entgegnete er. »Ich werde ohne dies nicht mehr mitkommen, denn mir liegt nichts daran, mir mein gutes Geld von dem Gauner abnehmen zu lassen.« Ende von Kapitel 11.